Ja, in meinem Vortrag soll es um das Verhältnis von Musik und Sprache bei Adorno gehen und wie sich seine Überlegungen und wie sich mit seinen Überlegungen Werke der neuen Musik, besonders zeitgenössische Werke, betrachten lassen. Dazu möchte ich später einige Analysen recht unterschiedlicher Werke präsentieren und hier zur Diskussion stellen. Zunächst aber zur theoretischen Grundlage, die ich an einem konkreten Beispiel erläutern möchte, nämlich an Adornos 1964 erschienenen Aufsatz Parataxis zur späten Lyrik Hölderlins. Im Zentrum des Aufsatzes steht Hölderlins Umgang mit einer grundsätzlichen Problematik der Sprache. Die Eigenschaft von Sprache, Begriffe zu bilden, ist nämlich laut Adorno zutiefst ambivalent. Einerseits sei die Bildung allgemeiner Begriffe die einzige Möglichkeit, überhaupt auf etwas in der Welt verweisen und darüber kommunizieren zu können. Andererseits fassen Begriffe die Dinge, auf die sie verweisen, unter ein Allgemeines zusammen, ungeachtet ihrer jeweiligen Besonderheit. Dass das, was in der Natur ist, im Begriff dieser synthetisierenden Logik unterworfen wird, sei nichts anderes als Naturbeherrschung. Die menschliche Wahrnehmung tendiere außerdem dazu, die individuellen Dinge nur unter dem Aspekt der ihnen durch die Begriffssprache zugewiesenen gemeinsamen Identität zu betrachten. Durch die begriffliche Sprache laufen Subjekte laut Adorno Gefahr, dass, Zitat, begriffliche Ordnung sich vor das schiebt, was Denken begreifen will. Genau das schränke aber Subjektivität ein. Und das stützt die Dichtung, also die Kunstgattung, die Subjektivität über das Medium der Sprache vermitteln will, in ein Dilemma. So schreibt Adorno, als begriffliche und prädikative steht Sprache dem subjektiven Ausdruck entgegen, nivelliert das Auszudrücken auf ein je schon vorgegebenes und bekanntes Vermöge ihrer Allgemeinheit. Aber ohne zur Sprache sich zu entäußern, wäre die subjektive Intention überhaupt nicht. Das Subjekt wird erst durch Sprache. Würde Dichtung auf Begriffe verzichten, wie dies zum Beispiel im Dadaismus versucht wurde, würde sie mit ihrer Verständlichkeit auch die Möglichkeit des Ausdrucks verlieren. In den späten Gedichten Hölderlins aber finden sich laut Adorno sprachliche Konfigurationen, die sich gegen die Begriffssprache wenden, ohne sich dieser jedoch völlig zu entziehen. Dabei handelt es sich um parataktische Syntax, dezidiert gegeneinander abgegrenzte Sätze, die auf untergeordnete Nebensätze verzichten und außerdem häufig von Inversionen, also ungewöhnlicher Wortstellung, geprägt sind. Hölderlins späte Gedichte verweigerten sich dem periodischen Satzbau, dem gemäß immer eins aus dem anderen folge. Bei Hölderlin würden Parataxen assoziativ aneinandergereiht, anstatt dass sich die Sätze zu logischen Schlussfolgerungen verbänden, die ein allgemeines Urteil über die Welt fällen. Hölderlin versucht nicht, das Besondere der Subjektivität mit der allgemein verständlichen Begriffssprache im einheitlichen Werk zu versöhnen. Stattdessen wende sich die Subjektivität gegen ihr sprachliches Medium. Durch diese, wie Adorno es nennt, konstitutive Dissoziation erschüttere Hölderlin die Sinnhaftigkeit der Sprache. Der subjektive Ausdruck vermittle sich nicht mehr primär über den Inhalt, sondern über die Form des in Fragmente zerfallenen Werks. Die Aneinanderreihung von Parataxen hat Adorno zufolge Ähnlichkeit mit Strukturen der Musik. Musik sei das Vorbild schlechthin für die Dichtung Hölderlins, weil sie einzelne Elemente zu einer Einheit verbinden kann, ohne begrifflich zu werden. Zitat: Große Musik ist begriffslose Synthesis. Diese das Urbild von Hölderlins später Dichtung. Wie denn Hölderlins Idee des Gesangs streng für die Musik gilt, freigelassene, verströmende Natur, die, nicht länger im Bann von Naturbeherrschung, eben dadurch sich transzendiert. Zitat Ende. Musik bietet sich als Urbild einer solchen Dichtung geradezu an. Sie ist nämlich ihrerseits sprachähnlich, wie Adorno in mehreren Texten, am prominentesten aber in seinem Fragment über Musik und Sprache betont. Wie die Sprache kennt die Musik, vor allem die tonale Musik, Sätze, Halbsätze, Perioden und Interpunktionen. Sie habe sogar Vokabeln, wie Adorno das nennt. Damit meint er konkret beispielsweise, Zitat, die stets wieder mit identischer Funktion einzusetzenden Akkorde, auch geschliffene Verbindungen wie die der Kadenzstufen, vielfach selbst melodische Floskeln, welche die musikalische Harmonie umschreiben. Zitat Ende. Aber auch wenn Musik sprachähnlich ist, ist sie nicht Sprache. Vom Begriff unterscheiden sich die Vokabeln der Musik nämlich dadurch, dass sie auf nichts verweisen außer sich selbst. Zitat: Die Identität dieser musikalischen Begriffe liegt in ihrer eigenen Beschaffenheit, nicht in einem von ihm bezeichneten. Zitat Ende. Nichtsdestotrotz habe gerade die tonale Musik Momente hervorgebracht, die sich den negativen Aspekten der sprachlichen Begriffe annähern. Denn auch wenn die genannten Konventionen nicht auf etwas anderes verweisen, hätten sie sich durch, Zitat, ihre Invarianz gleich wie eine zweite Natur sedimentiert. Zitat Ende. Das je Individuelle an den jeweiligen musikalischen Stücken werde im Werk mit jenen Konventionen der Tonalität zusammengezwungen, denen es eigentlich widerspreche. Dadurch, dass im Werk eine bruchlose Einheit dieser verschiedenen Elemente und Floskeln vorgetäuscht werde, geschehe nichts anderes als die Subsumption und das versöhnlich Allgemeine, die den Begriff ausmacht. Damit büße die Musik etwas ein, das sie den anderen Künsten eigentlich voraus hat. So schreibt Adorno, Zitat, wenn Musik vor anderen Künsten durch die Absenz des Scheins, dadurch, dass sie kein Bild macht, privilegiert ist, dann hat sie doch durch die unermüdliche Aussöhnung ihrer spezifischen Anliegen mit der Herrschaft der Konvention am Scheincharakter des bürgerlichen Kunstwerks nach Kräften partizipiert. Zitat Ende. Deshalb spricht Adorno auch davon, dass große Musik und nicht Musik allgemein begriffslose Synthese sei. Um das Potenzial der Musik, keine Begriffe hervorzubringen, nutzen zu können, müsse es nämlich erst gegen die je herrschenden Konventionen durchgesetzt werden. In Hölderlins Technik, sich gerade mittels der Form der Sprache gegen Begriffe zu richten, erkennt Adorno daher Parallelen zum Spätwerk Beethovens. Zitat: Hölderlins Sprachkritik bewegt sich in der Gegenrichtung zum Subjektivierungsprozess. Ähnlich wie man sagen könnte, dass Beethovens Musik, in welcher das kompositorische Subjekt sich emanzipiert, zugleich ihr geschichtlich prästabiliertes Medium, die Tonalität, selber zum Sprechen bringt, anstatt sie vom Ausdruck her einzig zu negieren. Zitat Ende. Beethoven versuche nicht auf Floskeln zu verzichten. Der Verzicht auf solche Konventionen geschieht eh erst am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Atonalität. Auch suche Beethoven die Rechtfertigung jener Synthesis des einheitlichen Werks nicht darin, dass die Floskeln durch die Verbindung mit individuellen kompositorischen Erfindungen möglichst selbst von Subjektivität erfasst werden. Stattdessen würden, Zitat, beim letzten Beethoven die Konvention Ausdruck in der nackten Darstellung ihrer selbst. Dazu dient die oft bemerkte Verkürzung seines Stils. Sie will die musikalische Sprache nicht sowohl von der Floskel reinigen, als vielmehr die Floskel vom Schein ihrer subjektiven Beherrschtheit. Die freigegebene, aus der Dynamik gelöste Floskel redet für sich. Indem der Schein einer subjektiven Beherrschung der Konvention angegriffen werde, könne Subjektivität gerade durch den Verzicht aufs besondere Subjektive vermittelt werden. Die Konventionen würden kahl wiedergegeben. Oft durch jähe Abbrüche getrennt, reihten sich die einzelnen Passagen als Bruchstücke aneinander. Wie die Hölderlinschen Gedichte in einzelne Parataxen zerfallen, zersplittere auch bei Beethoven die Einheit des Werks ins Fragmentarische. Zitat: Mit dem Ausbruch von Subjektivität splittern die Konventionen ab. Als Splitter, zerfallen und verlassen, schlagen sie endlich selber in Ausdruck um. Zitat Ende. Ja, ich möchte nun einen Blick auf neuere Vertonungen von Hölderlins späten Gedichten werfen und dort das Verhältnis von Musik und Dichtung untersuchen, nämlich ein Beispiel des Zyklus Hölderlin lesen des 1936 geborenen Komponisten Hans Zender. Zender hat den Zyklus 1979 begonnen und im Abstand von Jahrzehnten immer erweitert, zuletzt 2013. Hölderlin-Vertonung ist ja eigentlich das falsche Wort, denn Zender stellt die Musik der Dichtung eher gegenüber. Der Titel Hölderlin-Lesen ist auch sehr wörtlich gemeint. Der Text wird nicht gesungen, sondern die einzelnen Verse und Satzteile, mit wenigen Ausnahmen, vorgelesen. Oft mit präziser Rhythmisierung, manchmal mit Notation der Tonhöhe des Gesprochenen. Gleichzeitig wird mittels der Musik gelesen. Die Musik soll dem Originaltext keine weitere Ebene des Ausdrucks hinzufügen wie im Kunstlied, sondern die Musik ist selbst eine bestimmte Lektüre des Textes, eine Transkription, die vom Original deutlich abweichen kann. Der norwegische Musikwissenschaftler Håvard Enge sieht darin Walter Benjamins Idee der Übersetzung umgesetzt, bei der nicht der Bedeutungsgehalt, sondern die Art des Meinens im Vordergrund steht. Zender übernimmt das Fragmentarische der Hölderlinschen Gedichte in die Musik und radikalisiert sie im gesprochenen Text. Dies möchte ich an dem bislang vorletzten Teil des Zyklus zeigen, Hölderlin Lesen 4 aus dem Jahre 2000. Darin bearbeitet Zender Hölderlins Hymne Mnemosyne für Sprechstimme und Streichquartett. Die Vereinzelung der Teile im einen Werk wird hier schon dadurch deutlich, dass er die drei Strophen der Hymne nicht als ein einziges Stück behandelt, sondern sie in drei unterschiedliche musikalische Sätze zerlegt. Das Fragmentarische der Musik wird nicht nur in den Generalpausen und in vielen Pausen deutlich, die in der Sprechstimme stets akribisch notiert sind, auch in den musikalischen Gesten des Abbrechens, wie Enge das nennt. Beispielsweise werden in der instrumentalen Einleitung des ersten Satzes 16-Passagen im Piano und Pianissimo immer wieder unvermittelt durch plötzliches, akzentuiertes Fortissimo abgebrochen, sodass sich aus den chromatischen und mikrotonalen Läufen je nur kurze, hart voneinander getrennte Phrasen oder wie man das nennen möchte, ergeben. Ihr Charakter als abgetrennte Einheiten wird auch im Notentext unterstrichen, indem Zender mit jedem Abbruch einen neuen Takt beginnen lässt. Und das klingt dann folgendermaßen. Zerlegt Hölderlin die Struktur der Sprache in einzelne Parataxen und verzichtet auf logische, subordinierende Verbindungen der Sätze, so geht Zender noch weiter und zerlegt in der Sprechstimme die Sätze in einzelne Phrasen und Wörter und manchmal gar Silben, die nun selbst als einzelne, oft durch Pausen voneinander getrennte Einheiten fungieren und sich ungeachtet des originalen Textes auch in andere Reihenfolge anordnen, wiederholen und anders kombinieren lassen. Nicht nur die logische Verbindung der Sätze, sondern die logische Verbindung der Spracheinheiten überhaupt wird angegriffen. So etwa am Anfang der ersten Strophe. Heißt es bei Hölderlin eigentlich, ein Zeichen sind wir deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren? So werden die Verse und Wörter bei Zender getrennt, wiederholt und durcheinander gewürfelt. Und das klingt... Und das klingt dann so. Sind wir Zeichen? Ja, hier wird die Musik nicht als Begleitung zur Sprechstimme eingesetzt, sondern mit ihr verschränkt. Sprechstimme und Quartett wechseln sich ab und treten hin und wieder in eine Art kontrapunktisches Verhältnis. Und vielleicht am wichtigsten, sie ergänzen einander. Denn immer wieder imitiert das Gesprochene musikalische Intervalle, ohne je gesang zu werden. Und immer wieder ersetzt die Musik Wörter. So ist zum Beispiel an der Stelle zwischen ein und sind wir, also hier, wo das Wort Zeichen in der Sprechstimme fehlt. Dort ist in den Streichern zwei Achtel sind da zu hören, ein Sechstfall, der rhythmisch auf das Wort Zeichen passt. Und zwei Takte später wird das Wort Zeichen auch in der Sprechstimme gesprochen, ebenfalls mit einem Sechstfall. Nach sind wir sind drei Töne zu hören, die auf die der Rhythmisierung von deutungslos wiederum zwei Takte später entsprechen. Vorzeichen ist ein einzelner Ton zu hören, der für einen steht, Nachzeichen zwei Achtel, die eben eine kleine Sekunde sind und dem sind wir in der Sprechstimme ein paar Takte später entsprechen. Also wenn man das jetzt nochmal hört. Zeichen sind wir deutungslos. Ein Zeichen sind wir deutungslos. Ja, und dann wird es immer mehr verschränkt halt. Musik und Sprache gehen ineinander über. Sie bilden die hölderlinschen Parataxen Abwechslungen gemeinsam. Die Sprache ist der Musik durch gesprochene Tonhöhen und genaue Notation des Rhythmus angenähert, also sie wird aber nicht Gesang, sondern die Sprache steht weiter im Vordergrund. Die Musik wiederum steht für Sprache ein, ohne jedoch wie Sprache Begriffe zu bilden, indem sie an Stellen, an denen Wörter fehlen, in deren Rhythmisierung ihren Platz einnimmt. Musikhaftigkeit der Sprachstruktur bei Hölderlin und Sprachähnlichkeit der Musik lässt Zender hier in aller Deutlichkeit hervortreten. Es ist aber eine Sache, in Stücken wie Hölderlin Lesentechniken wiederzufinden, die zu Adornos Überlegungen über Musik und Sprache passen. Zumal das Stück von einem Komponisten wie Hans Zender stammt, der Adorno selbst rezipiert hat. Eine andere Sache ist es, solche Musik mit Adorno zu betrachten, die von seinen Überlegungen deutlich weiter entfernt ist. Ich möchte mich deshalb nun statt mit instrumentaler Musik, mit technisch produzierter Musik beschäftigen, genau mit jener elektroakustischen Musik, die mit aufgenommenen Klängen komponiert wird und in den 1940er Jahren in Frankreich unter dem Namen Musique Concrète entstanden ist. Die technische Aufnahme steht Adorno zufolge der Musik eigentlich entgegen, denn Aufnahmen verweisen als Reproduktionen realer Klänge immer auf ihr Original anstatt auf sich selbst. Deshalb kritisiert Adorno in der Getreue Correpetitor an Aufnahmen traditioneller, wie er sagt, also instrumentaler und vokaler Musik, dass sie sich dem Charakter des Bildes annäherte. Die Musik bleibt nicht länger bild- und begriffslos, was sie der Dichtung und der bildenden Kunst ja eigentlich voraus hat, sondern verweist als Abguss eines anderen aus sich heraus. Also die Bildhaftigkeit der Musik ist also eine der Begriffsähnlichkeit der Musik analoges Problem, würde ich sagen. Die Gefahr der Bildhaftigkeit ist bei der Musik konkret meines Erachtens sogar noch größer als bei Aufnahmen traditioneller Musik. Im Gegensatz zur instrumentalen Musik lassen sich nämlich keine kontinuierlichen Tonabfolgen und Ähnliches heraushören, die die Aufmerksamkeit auf die Beschaffenheit der Musik selbst lenken, sondern hauptsächlich Geräusche, die stets die Identifikation mit ihrer Klangquelle provozieren. Das Zwitschern von Vögeln ist mit dem Bild von Vögeln verbunden und sowas. Gerade in der frühen, noch sehr experimentellen, Werken der Musik konkret, wie zum Beispiel Pierre Schaeffers Etude de Bruit von 1948, ist diese Bildhaftigkeit der Musik noch sehr stark. Auch wenn natürlich der Klang verfremdet wird, ist seine Quelle recht deutlich auszumachen. Der als Begründer der Musik konkret geltende Pierre Schaeffer, von dem das Stück eben stammte, hat sich ausführlich mit der Problematik jenes identifizierenden Hörens auseinandergesetzt, das das Hören von Klängen selbst durch das Erhören von Klangquellen ersetzt. In seinem 1966 erschienenen Traité des Objets Musicaux betont er deshalb die Wichtigkeit, aufgenommene Klänge technisch so zu manipulieren, dass deren Herkunft für die Hörerin nicht zu identifizieren ist. So soll das Hören reiner Klangobjekte möglich werden. Zitat. Es liegt auf der Hand, dass wir, wenn wir sagen, das ist eine Geige oder das ist eine knarzende Tür, den Klang einer Geige meinen, das Knarzen der Tür. Aber die Unterscheidung, die wir zwischen Instrument, also gemeint ist die Klangquelle, und Klangobjekt machen wollen, ist noch radikaler. Wenn wir ein Tonband erhalten mit der Aufnahme eines Klangs darauf, dessen Ursprung wir nicht identifizieren können, was hören wir dann? Genau das, was wir ein Klangobjekt nennen, unabhängig von jeglicher kausalen Referenz, die mit den Begriffen Klangkörper, Klangquelle oder Instrument bezeichnet wird. Zitat Ende. Dieses Hören von Klangobjekten bezeichnet er als akusmatisch, ein Begriff, der auf Pythagoras zurückgehen soll, was allerdings keine historiografische Grundlage hat. Hölderlin konzentriert sich auf die Form der Sprache und Beethoven stellt gerade die musikalischen Floskeln aus, damit ungeachtet der Begriffe und Konventionen jeweils noch Subjektivität vermittelt werden kann. Die Lösung Schaeffers ist damit insofern vergleichbar, als dass jene Tendenzen der Naturbeherrschung betont werden sollen, die der technisch-rationalen Produktion der elektroakustischen Musik inhärent sind. Der Eingriff in den natürlichen Klang soll diesen von der Natur befreien, um eine Bildhaftigkeit der konkreten Musik zu verhindern. Und da gab es durchaus auch andere Versuche in der Musik konkret, irgendwie dieses Uneigentliche dieser Musik zurückzunehmen, zum Beispiel irgendwie Instrumente, die wo man irgendwie auf einer Tastatur gespielt hat und je nachdem, welche Taste man gedrückt hat, ist eine Nadel auf eine Schallplatte gegangen oder so. Also wo diese Live-Aufführung da irgendwie wieder reingebracht werden soll. Und das macht Schaeffer eben nicht mehr. Die Klangobjekte wenden sich schließlich auf sich selbst, wie die musikalischen Vokabeln, und verweisen nicht mehr auf etwas Äußeres. Allerdings ist damit, dass die Klänge sich auf sich selbst wenden, noch nicht Vermittlung von Subjektivität geleistet. Im Gegenteil, die Klänge sind von Schaeffer gar als eine akustische Objektivität konzipiert. Hier bricht die Subjektivität nicht aus und zersplittert das Werk wie bei Beethoven, denn die Subjektivität soll gar nicht mehr über das jeweilige Stück selbst vermittelt werden, sondern wird gewissermaßen nach außen verlegt und an die Rezipientin abgegeben. Diese soll über konzentriertes Hören das Subjektive wieder ins Stück einführen. Und zwar indem nicht nur das reine Klangobjekt analysiert wird, sondern vor allem das eigene, individuelle, je unterschiedliche Hörverhalten. Hier eröffnet sich allerdings ein Spannungsfeld ähnlich dem, das zwischen der gewaltvollen begrifflichen Sprache und den ausdruckslosen Lauten besteht, die entstehen würden, würde man auf Sprache verzichten. Denn ist die Musik überhaupt ausdruckhaft, wenn die Subjektivität völlig an die Rezipientin abgegeben wird, lässt sich über den subjektiven Gehalt, der nicht im Werk liegt, sondern erst im Aufeinandertreffen von akustischen Objekten und individuellem Hören entsteht, überhaupt intersubjektiv kommunizieren? Schaeffers Lösung besteht darin, durch den Vergleich mehrerer subjektiver Reaktionen Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen. Das Ergebnis sind diverse Typologien von Hörsituationen, Hörverhalten, Arten von Klangobjekten und deren Eigenschaften, die Schaeffer und später auch andere Komponistinnen aufgestellt haben, um individuelles Hören auf eine intersubjektive Ebene zu heben. Also Schaeffer selbst geht auch sehr wissenschaftlich ran. Hier wäre sicherlich zu diskutieren, inwiefern so etwas nicht wieder je Besonderes unter allgemeine Begriffe zu fassen versucht. Ich möchte aber stattdessen auf neuere Kompositionen solcher elektroakustischer Musik eingehen, die Subjektivität wieder ins Werk selbst zu verlegen versuchen. Dazu werde ich das 2005 entstandene Stück Univers Nerveux des französischen Komponisten François Bayle, einem Schüler Schaeffers, untersuchen. In Univers Nerveux ist Bayle vor allem darauf aus, eine Klangwelt des Kosmischen zu erzeugen, das mittels der Musik einer rein wissenschaftlichen Betrachtung entzogen werden soll. Dazu setzt Bayle metallischen, rauschenden Klängen, die physikalische Rationalität nahelegen, also er nennt das selbst Protonenschlachten, denen setzt er organischere und mystische Klänge entgegen, die Bezug auf irdische Natur und vor allem auf den Menschen nehmen. Auf einer anderen Interpretationsebene ist dies auch eine selbstreferenzielle Auseinandersetzung der Musik mit sich selbst. Hier wird nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Kosmos verhandelt, sondern auch die zwischen akustische Objektivität des Klangs und Subjektivität der akusmatischen Hörsituation, die in das Werk wieder hineinverlegt werden soll. Die Subjektivität muss sich aber gegen die Konventionen der technischen Produktion von Musik erst durchsetzen. Dadurch nämlich, dass die von der Klangquelle gelösten Klänge gemäß Schiffers Überlegungen auf sich selbst verweisen, ist die Musik konkret ja streng genommen erst auf dem Stand der Bild- und Begriffslosigkeit angekommen, die herkömmlicher Musik ohnehin zu eigen ist. Sie ist damit aber längst nicht gefeit gegen die Herausbildung begriffsähnlicher musikalischer Konventionen. Und gerade solche Konventionalität des Komponierten spricht Bale an, wenn er einige Klänge in seinem Stück beschreibt, die, so sagt er, von irgendeinem Komponisten sein könnten. Dabei bezieht er sich vor allem auf den Beginn von Univers Nerveux, wo ein den Kosmos, den physikalischen Kosmos signifizierendes Rauschen zu hören ist. Und das klingt so. Laut Bale sei dies, Zitat, wirklich elektroakustische Musik sui generis. Das heißt, in dem Moment, in dem man Generatoren hat, Lautsprecher hat, Schaltkreise hat, Computer hat, ist es implizit, dass man derartige Musik damit machen wird, dass man Frequenzbombardements damit fabriziert, mit großen Aufwallungen und alledem. Zitat Ende. Diese konventionellen Klänge beschreibt Bale also als von der technischen Form diktiert, anstatt von Subjektivität durchdrungen. So wie auch im tonalen Werk schon immer gewisse Floskeln durch die Tonalität vorgegeben scheinen. Entgegen dieser Klangkonvention müsse man laut Bale, Zitat, den menschlichen Abdruck darin wieder erlangen. Man muss den Menschen darin entdecken. Wir haben ein anthropomorphes Bedürfnis, wir müssen uns immer selbst wiederfinden. Zitat Ende. Dazu unterläuft Bale die Trennung von Klang und Klangquelle in Univers Nerveux. Mehrmals tauchen Klänge auf, die im Laufe des Stücks immer deutlicher als menschliche Stimme zu erkennen sind. Ist zu Beginn nur ein leichtes Hauchen zu hören, wird bis zur Mitte des Stücks immer deutlicher, dass die Stimme irgendein Wort spricht, bevor sie am Ende wieder zum Hauchen zurückkehrt. Gerade die Begriffssprache soll als Träger des subjektiven Ausdrucks in diesem musikalischen Werk dienen. Eine Aussöhnung der konventionellen Klänge und des besonderen sprachlichen Klangs geschieht dabei nicht. Stattdessen werden sie gegeneinander gestellt. Dies wird schon zu Beginn des Stücks deutlich, wenn zu dem sich kontinuierlich entwickelnden Rauschen als eine Art Irritation, das nur sprunghaft wiederkehrende und schon in sich selbst fragmentierte Hauchen tritt. Also da sind immer ganz kleine Stopper drin in diesem Klang, im Gegensatz zu diesem Rauschen, das also immer irgendwie relativ bruchlos sich fortsetzt. Und es klingt so, hier zum Beispiel hört man das. Und dieses Hauchen, da erkennt man noch gar nicht, dass es irgendwie eine Stimme ist. Das wird erst nach und nach deutlich in diesem Stück und auch nur sprunghaft, also auch nicht sich irgendwie kontinuierlich entwickeln. Und ich habe mal ein paar prägnante Stellen rausgesucht, nämlich zum ersten Mal, dass es wirklich so ein Wort ist, hört man so ungefähr am Anfang des zweiten Drittels des Stücks hier. Da war es gerade. Und es kommt dann nochmal ein bisschen später wieder. Und das wird dann bis zur Mitte des Stücks immer lauter, bis es dann richtig aufgebläht ist, wirklich also ziemlich in der Mitte des Stücks, wie hier. Der Sprachklang verwischt die von Schäffer streng gesetzte Linie zwischen objektivem Klang und subjektiver Wahrnehmung. Der Mensch, also die Hörerin, soll sich laut Bale selbst im Werk wiederfinden. Das heißt also auch, dass sie selbst Teil des Werks werden soll. Deshalb verwendet Univers Nerveux diesen Klang, der dezidiert kein von der Realität abgeschnittener ist, sondern der menschlichen Klangwelt entstammt. Die Musik inkorporiert die menschliche Sprache als Medium des Ausdrucks, um etwas von jener Subjektivität zurückzuwerfen, die eigentlich bei der Hörerin liegt. Auf sich selbst als Medium des Ausdrucks kann die Stimme verweisen, gerade weil sie unverständlich ist. Die Aufmerksamkeit wird nicht auf das einzelne gesprochene Wort gelenkt, sondern auf die Möglichkeit des Sprechens, des Ausdrückens überhaupt. Dennoch wird die Ambivalenz der Begriffssprache nicht ignoriert. Je verständlicher und lauter das Gesprochene wird, desto gewaltvoller wird der Sprachklang. Und gerade dann, wenn es richtig laut ist, hat es auch eher so etwas Bedrohliches. Und doch bleibt die Sprache hier begriffslos und reine Form. Vielen Dank.